Generalmajor von Witzleben, der Befehlshaber im Wehrkreis 3, betritt die Kanzel und richtet eine markige Ansprache an die ihm unterstellten Truppen. Direkt vor ihm, hoch zu Ross, hält der Chef der Fahnenkompanie, die Fahnenkompanie selbst, links und rechts neben ihm je 12 der Ehrenzeichen. Wir hören nun seiner Rede zu. Als Jichtloch, der Haupt erhob, als Verräter, den Opfertod der Soldaten zu spähen wagten, da zerbrach die Volksgemeinschaft. Und als die Volksgemeinschaft zerbrach, kam über uns die Jahre der Not und Schande, der drohende Untergang. Aber mitten in diesen Jahren der Not und Schande lebte noch ein Funke, der seine Kraft zog aus der wahren Volksgemeinschaft des Krieges, aus der echten Kameradschaft deutschen Soldatentums. Und ein Mann bewahrte diesen Funken in seinem Herzen und fachte ihn an zur lodernden, heiligen Flamme. Er war der Fackelträger des neuen Geistes und diese Flamme ergriff Millionen von Deutschen, ja das ganze deutsche Volk. Und jenen Augusttage 1915, der Geburtsstunde des Nationalsozialismus, legten viele Herzen und zieliger Kämpfer das erste Samenkorn ihrer soldatisch-deutschen Weltanschauung. Als diese Jahre der Schmach und Schande über uns kamen, glaubte man, dass die Opfer unserer 2 Millionen toter Kameraden, die Opfer der Millionen hungernder Frauen und Kinder umsonst gewesen wären. Heute wissen wir, dass diese Opfer nicht umsonst gebracht worden sind. Denn wie im August 1914 der Nationalsozialismus und die deutsche Volksgemeinschaft geboren wurden, so wurde damals, heute, die deutsche Volksgemeinschaft bewahrt und hat das ganze Volk ergriffen und ist zur unumstößlichen und so Gott will endgültigen Tatsache geworden. Die Tugenden des alten Preußens, die harte soldatische Pflichtauffassung, haben sich vermählt mit den Gedanken der neuen Zeit, die keine Klassen, keine Parteien und keine Stände mehr kennt, sondern nur noch Deutschland, nur noch Deutsche, nur die deutsche Ehre des Kämpfers. Wir aber, wir Lebenden, neigen uns in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor denen, die im Kriege und in der Nachkriegszeit ihr Leben lassen mussten, damit Deutschland lebe und damit aus den Trümmern des Krieges erstehen konnte unser drittes Reich. In dieser Feierstunde loben wir heute unseren Führer, den Führer des deutschen Volkes und Reiches Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unverbrüchliche Treue, wie wir Soldaten mit seiner Person und seinem Werk auf Gedeih und Verderb verbunden sind. Wir geloben aber ferner, immer einzusetzen unsere Kraft und unser Leben für unser deutsches Volk und für unser deutsches Vaterland. Das walte Gott.